Wissenschaftler. Ein Team um den Evolutionsbiologen Tecumseh Fitch von der Universität Wien etwa untersucht, warum sich Musikalität beim Menschen überhaupt entwickelt hat. Wir nehmen als einen Hauptgrund an, dass die Gruppen, in denen unsere Vorfahren zusammenlebten, immer größer wurden. Und da wurde es zu schwierig, bisherige Bindungsmethoden einzusetzen, etwa gegenseitige Körperpflege. Gemeinsames Lachen kann zwar auch zusammenschweißen, aber nicht so nachhaltig wie Musik. Eine 50.000 Jahre alte Bärenknochenflöte, die in Slowenien gefunden wurde, gilt als das älteste bekannte Musikinstrument. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Musizieren an sich schon wesentlich länger verbreitet ist. Das Wiener Forschungsteam schaut dahingehend auch auf Charles Darwins Gruppenselektionstheorie. Darwins durchaus umstrittene Hypothese lautete, dass sich Individuen in einer Gruppe selbstlos verhalten, weil es der Gemeinschaft nützt. Hieße etwa im Fall der Bläserklasse, dass alle Mitwirkenden aufeinander hören, nur damit es gut klingt, nicht aber um beim Musizieren selbst positive Energie zu tanken. Tecumseh Fitch findet jedoch auch das sehr wichtig zu beachten. Unsere Sicht der Dinge ist, dass auch jedes einzelne Individuum vom Musizieren profitieren kann, obwohl Musik die Funktion der sozialen Bindung hat. Heute existieren unzählige Musikstile. Oft bauen ganze Kulturszenen auf einer Stilrichtung auf. Menschen freuen sich, dass sie dadurch mit Gleichgesinnten über ihre Lieblingsmusik sprechen und sogar Freundschaften schließen können. Wir Forschenden gehen davon aus, dass Musik in ihrer evolutionären Geschichte immer schon ähnliche Funktionen hatte. Also, wenn ich ein bestimmtes Lied singe und Sie würden es erkennen und mitsingen, wäre das ein Erkennungszeichen für Vertrautheit und Gruppenzugehörigkeit. So können Babys schon im Mutterleib Melodien hören und erkennen sie wieder, wenn sie auf der Welt sind. Unter anderem deshalb gehen einige Forschende davon aus, dass auch Kinderbetreuung die musikalische Evolution begünstigt haben könnte. In Afrika waren noch bis ins 19. Jahrhundert Trommelsprachen Standard, um Völker zusammenzuhalten und zu kommunizieren. Ayram Fiakbetsi, Musikethnologe von der Universität Hildesheim, berichtet: Per Trommel wurde zum Beispiel vor dem Ausbruch eines Krieges oder einer Seuche gewarnt. In Ghana hatte zudem jedes Oberhaupt einer Siedlung oder Region seine eigene Trommel und eine spezielle Rhythmusfolge, die er pflegte. Und immer wenn die Leute die Trommel und den zugehörigen Rhythmus hörten, wussten sie, unser mächtigster Mann ist in der Nähe. So anytime you hear this appellation, you know that this particular chief from this geographical area has arrived. Gerade in den ländlichen Regionen Afrikas wird noch heute Musik in Reinkultur gepflegt. Also spontanes Trommeln, Singen und Tanzen auf dem Dorfplatz oder in der Nachbarschaft. Tecumseh Fitch findet es schade, dass diese partizipative Kultur in den westlichen Ländern nicht mehr überall vorhanden ist. Was wir heute unter einem normalen Konzert verstehen, also mit schick anziehen, sich hinsetzen, den Musikerinnen und Musikern zuhören und am Ende klatschen, das ist ein Phänomen, das sich vielleicht in den letzten 1000 Jahren entwickelt hat. Es hat definitiv nichts mit musikalischer Evolution zu tun. Hannes Weiland möchte dagegen steuern. Der Bochumer Musiker veranstaltet Mitsingkonzerte, bei denen das Publikum bekannte Lieder zu Weilands Begleitung singt. Corona zwang ihn zu einer Pause. Man merkt, dass im Raum die Menschen wachsen zusammen zu dieser Chorstimme, die auch mal sehr laut sein kann. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo man so isoliert mit sich selbst oder mit der Familie war, ist das natürlich ein Ausgleich, der extrem fehlt. Die Bläserklasse am Gelsenkirchener Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium konnte immerhin schon ein paar Monate proben. Die Klänge dringen jedes Mal bis auf den Flur. Wenn Josefe, der bald Abitur macht, vorbeigeht, denkt er gerne an seine Bläserklassenzeit im 5. und 6. Schuljahr zurück. Ich glaube, dass das zu einer persönlichen Selbstdisziplin auf jeden Fall geführt hat, weil wir halt viele Konzerte miteinander gemacht haben, viele Nächte geübt haben, auch wenn wir keine Schule hatten. Dann zu sehen, wie sich Leute da freuen, hat wirklich einen extrem motiviert und extrem gefreut. Es war einfach ein Weg für uns, uns besser als Klasse zu verstehen und als Schüler vor allem. Naja,